Das war ein zweites Mal in dieser Soundcheck-Ausgabe vom Deutschlandfunk Les Négresses Vertes mit einem Ausschnitt aus dem von Howie B. produzierten neuen Album Trabondo. Das Stück gerade heißt Ce Pays, ein Plädoyer für das Ad Acta Legen der Vorstellung, ein Land gehöre vor allem einer Volksgruppe. Knapp 2 Stunden mit Musik aus Frankreich sind fast vorbei. Ich sage schon mal vielen Dank fürs Zuhören. Mein Name ist Michael Frank. Zum Ausklang ein Chanson über die Wunder des Sternenhimmels spät in der Nacht. Der Text ist ein Ausschnitt aus einem Buch von Jean-Claude Carrière. Die Musik ist von Gérard Joannest und die Sängerin ist Juliette Gicquot.